sind Freuden jeder Nacht, bis die Dämmerung naht. Und begehen jede Nacht an uns selbst Verrat. Wenn die Party dann vorbei ist, geht ein jeder seinen Weg. Vor uns liegt ein leerer Tag, den zu leben keiner wagt. Wir leben in der Nacht, geben unbedacht alles, was zu geben ist. Freier sind hoch erfreut, doch wir sehen erneut, dass an uns das Leben frisst. Deshalb bleibt jeder hat eine Zukunft, warum nicht ich? Lucy, musst du wirklich träumen? Füllst dein Herz mit leerem Schein? Du bleibst, was du immer bist, besser, wenn du's nicht vergisst. Wir leben in der Nacht, geben unbedacht alles, was zu geben. Bisher. Hoch hinauf, hoch hinauf.